Ein Kind für mich, ein Kind für dich und so beginnt das Tal. Und man war auch einmal sehr verliebt. Mal fremd gepennt, gleich Bett getrennt und kein Gericht kann heilen. Und man dachte, dass es das niemals gibt. Die Nacht wird kühl, der Winter kommt und wer wärmt dann ein Bein? Die Nacht wird kühl, muss das denn wirklich sein? Sag nein, sag nein. Gib ihr deine Hand, deine starke Hand. Schlag ein, schlag ein. Gib ihm deine Hand, deine weiße Hand. Wer ist so reich, wer wird denn gleich, was er geknüpft, zerschneiden? Es kann sein, man kaut ein Leben dran. Aus Liebe macht man keine Schlacht mit Sieg für eins von beiden. Dieser Sieg schlägt seinen eigenen Mann. Die Nacht wird kühl, der Winter kommt und wer wärmt dann dein Bein? Die Nacht wird kühl, muss das denn wirklich sein? Der Winter kommt und wer wärmt dann ein Bein? Die Nacht wird kühl, muss das denn wirklich sein? Sag nein, sag nein. Gib ihm deine Hand, deine starke Hand.